Radio Fest. Sonntagsgedanken. Mit Michael Wiese. Am Montag der vergangenen Woche hatten wir von der Diakonie zu einer Veranstaltung in das Diakoniekaufhaus in Recklinghausen eingeladen. Unser Thema war Teilhabe. Unter welchen Bedingungen können Menschen an der Gesellschaft teilhaben? Zunächst vielleicht eine ziemlich banale Frage. Sie wird dann konkret, wenn wir uns die Menschen vor Augen führen, um die es geht. Zuerst fallen uns die Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen ein. Bei etwas längerem Nachdenken auch die langzeitarbeitslosen Menschen und auch die alleinerziehenden Frauen, die Flüchtlinge vielleicht, die alte Nachbarin mit ihrer kleinen Rente, die alleine in ihrer Wohnung sitzt. Bei der Veranstaltung haben wir von einer Bundestagsabgeordneten gehört, was in Berlin gedacht wird. Wir haben über Programme und Projekte des Jobcenters gehört. Sehr beeindruckt hat mich eine Unternehmerin aus Waltrop. Als sie ihr Geschäft vor rund anderthalb Jahren übernommen hat, war für sie klar, dass in diesem Geschäft auch Menschen mit Handicaps arbeiten sollen. Heute haben drei Frauen und ein Mann mit Behinderungen dort einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Wir sind ein Team, zu dem jeder dazugehört, sagt die Unternehmerin. Jeder trägt seinen Teil zum Erfolg bei. Es war für sie nicht leicht, ihre Idee umzusetzen. Sie musste sich richtig anstrengen, mit Ämtern in Kontakt kommen, Formulare ausfüllen und sich Partner suchen. Glücklicherweise konnten wir von der Diakonie dabei unterstützen. Warum erzähle ich Ihnen heute Morgen so ausführlich davon? Weil die Frau mich sehr beeindruckt hat. Als ein Mensch, der eine Idee hat und diese trotz aller Hürden weiter verfolgt. Begegnungen mit solchen Menschen machen Mut. Wie oft verspüre ich die Versuchung aufzugeben, mich zurückzuziehen angesichts schwieriger Umstände und hoher Hürden. Christoph Blumhardt, Theologe und Politiker, hat gesagt, wir sind Protestleute gegen den Tod. Damit hat er uns Christen gemeint, die an Ostern die Erfahrung der Auferweckung in ein neues Leben begehen. Das gibt Mut und Hoffnung für viele weitere Schritte. Auch dazu, sich für die Menschen zu engagieren, seien sie alt, krank oder auf andere Weise eingeschränkt. Michael Wiese, Diakonie. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.